Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Das Fliegen war am Anfang, nachdem es vom Traum zur realen und motorisierten Möglichkeit wurde. Das Fliegen war eine leidenschaftlich betriebene Sache. So zogen auch immer Flieger mit ihren schnellen Maschinen als eine Art Akrobatik und Rennbohème von Flugplatz, zu Flugschauen und Flugrennen. William Faulkner hat sich davon zu einer Erzählung anregen lassen. Im Mittelpunkt steht die Fliegerei und dazu ein Reporter, der dem Fliegen und dem Leben dieser lockeren Truppe verfällt. Die Erzählung entstand Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Sie war eine wunderbare Vorlage für Gerd Westphal, der am Anfang der 50er Jahre voller Schwung, um nicht zu sagen Geschwindigkeit, in diesem Stoff einstieg, versetzt mit schnellem Jazz, mit allem, was der Plattenschrank hergab. In der Hauptrolle hören Sie Fritz Bentscher, über den nach dem Hörspiel, das in 61 Minuten zu Ende sein wird, noch einiges zu sagen ist. Wir begeben uns in die Zeitungsredaktion und dann auf den Flugplatz. Das Hörspiel bringt Wendemarke nach Motiven des gleichnamigen Romans von William Faulkner. Flugrennen im Feinmengenhafen. Flugrennen im Feinmengenhafen. Fahren Sie auch zum Flugplatz? Klar. Soundgast? Nee. Fliegen Sie mit? Nee. Ist Fragen Ihr Beruf? Bin Reporter. Dann liegen Sie richtig heute. Wird wohl ein großer Tag für die Flieger, was? Wenn die Kisten halten, ja. Sonst wird's der Letzte. Aha. Sind Sie bei einer Mannschaft? Klar doch. Monteur. Aha. Bei Roger Schumann. Kennen Sie Roger Schumann? Nee. Heute Abend werden Sie ihn kennen. Nehmen das Maul ganz schön voll. Abwarten. Zum ersten Mal hier in Jubeläus? Klar doch. Woher kommen Sie denn? Na, irgendwo her. Vor kurzem war ich noch drunten in Kansas. Aha. Familie da, was? Ja, zwei Kinder. Vermutlich ist meine Frau auch noch da. Hm. Wohl durchgebrannt, also. Ja, es blieb für mich nicht so viel, dass ich mir auch nur einen Schuh hätte sohlen lassen können. Kaum hatte ich Arbeit, dann war der Sheriff gleich bei dem, für den ich arbeite, und holte sich das Geld. Sprang ich mit dem Fallschirm ab beim Kunstfliegen, dann hatten sie bestimmt mein Geld noch, ehe ich die Zugleine ziehen konnte. Ah, das ist ja allerhand. Aber bestimmt. Sind wir da? Dass wir aus dem Rumpelkasten raus können? Ja, ja, ist Endstation Flughafen, ja. Da steht schon das Schild. Feinmen Flughafen, Jubeläus, gewidmet den Fliegern Amerikas. Colonel H.L. Feinmen, Vorsitzender des Amtes für Abwässer. Abwässer, ja. Durch dessen unwandelbare Weitsicht und nie erlahmende Bemühung dieser Flughafen entstand und aus dem Ödland auf dem Grunde des Rembotsees mit einem Kostenaufwand von $1 Million geschaffen. $1 Million. Aha. Dieser Feinmen muss doch ein Mordskerl sein. Ja, das ist er, bestimmt. Ihr verdankt ihm jedenfalls einen netten Flughafen. Auf dem ihr fliegen und Preise gewinnen könnt. Ja, abwarten. Na, ich denke, Roger Schumann. Klar doch. Wenn wir heute nicht gewinnen, schieben wir morgen Kohldampf. Oder heute Abend schon. Wer gehört denn zur Mannschaft? Na, ich, Roger Schumann, dann der Fallschirmspringer, die Frau und der Junge. Der Junge. Wieso, wessen Frau, wessen Junge? Na, fragen Sie doch nicht so viel. Der Junge ist von Roger Schumann. Ja, und wem die Frau gehört? Ja. Ich muss es in die Halle, den Kasten montieren. Da drüben steht der kleine Jack. Wo? Oh. Na, der Junge doch. Ach, der Junge. Ja, können ihm ein Eis spendieren. Vorbei. Zweite Nummer. Der Rennflug in der 200-Kubik-Zollklasse. Die genaue Zeit des Siegers wird Ihnen bekannt gegeben, sobald die Schiedsrichter sie melden. Unterdessen will ich mich kurz über die einzelnen Nummern des Nachmittags. Wo ist denn Jack geblieben? Draußen, auf dem Rollfeld, mit dem Mann von eben. Welchem Mann? Na, dem langen Kerl. Sagt er, wäre Reporter. Der sieht so aus, als hätte er gestern Abend nicht mehr rechtzeitig den Kirchhof erreicht. Mit wem ist Jack fortgegangen, Jigs? Na, mit dem Gerippe. Wir wollten zusammen Eis essen. Er sagt, er sei Reporter. 2:30 Uhr nachmittags. Fallschirmabsprung. Schrittgeschwindigkeit 100 Meilen pro Stunde. Preis $1,500. 3:30 Uhr nachmittags. Kunstflug. Jules Deppler, Frankreich. Leutnant Frank Burnham, Vereinigte Staaten. 4:30 Uhr nachmittags. Geschwindigkeitskonkurrenz 375 Kubikzoll. Mindestgeschwindigkeit 160 Meilen pro Stunde. Da bist du ja glücklich. Nun beeil dich, Jack. Doch, du hast schon mehr gegessen, als du vertragen kannst. Och, Mann. Oh, also ich darf ihm doch noch etwas zu essen kaufen, ja. Das Luftrennen, das kann ich ihm sowieso nicht zeigen. Das wäre genauso, als würde man ein Füllen mit in eine Pferdekoppel nehmen. Er hat mir erzählt, Sie stammen aus Iowa und Roger Schumann wurde in Ohio geboren, nicht, Jack? Mhm. Und er in Kalifornien und er ist 4-mal durch die Staaten gefahren. Lieber Gott, der könnte mich mitnehmen und mir noch allerhand zeigen, nicht? Ach, komm, beeil dich. Iss auf oder lass es stehen. Ja, und dann hinterher gibt's noch etwas Zuckergebäck, was, Jack? Nein, der hat nun genug gehabt. Ja, aber vielleicht für später. Nein, lassen Sie nur. Komm. Unser Kasten ist dran. Fliegt Roger jetzt? Was sagt er immer, Roger zu seinem Vater? Fragen Sie doch nicht so viel. Ja, Roger fliegt. Richtig, Meyer, Sohn und Bullet fliegen in der Spitze. Und Ort ist nicht hinter Ihnen. Und Schumann und Grant liegen ziemlich weit zurück. Und jetzt haben Sie gleich die erste Wendemarke erreicht. Hey, sieh doch mal, Springer. Lass doch den Fallschirm noch hier, auf der Ehrentribüne. Und die Anzüge von denen sind teurer als unsere Preise. Gib lieber aufs Rennen acht. Da sieh doch mal, da drüben ist Feynman. Mit dem gelb-blauen Pult. Der mit dem grauen Anzug und mit der Blume. Der mit den Frauen. Ja, der spielt nur den Haupthahn. Ja, ja, aber sieh mal da drüben. An der nächsten Wendemarke hat Roger den Kerl überholt. Leute, auf das Rennen war niemand vorbereitet. Es sieht ganz so aus, als würde Roger Schumann versuchen, den Brüdern zu zeigen, was eine Hake ist. An der Wendemarke ist er wahrscheinlich nur auf dem dritten Platz. An der Wendemarke im See hat er gerade Ott abgehängt. Wir wollen ihn uns einmal etwas näher betrachten. Befindet sich Frau Schumann irgendwo unter den Zuschauern? Vielleicht weiß sie, was Roger sich heute vorgenommen hat. Ein armseliger Vierer an der ersten Wendemarke und nun an der dritten Etappe schon Dritter. Oh, lieber guter Roger, hoffentlich kannst du Ott auch weiter abhängen. Aber Ott hat einen besseren Kahn, Leute. Darüber müssen wir uns von vornherein klar sein. Nein, einen Augenblick. Einen Augenblick. Leute, jetzt versucht er. Jetzt. Achtung, Achtung. Ja, das hätte er glücklich geschafft. Gut, dass er den Zast da reingeholt hat, sonst säßen wir heute Abend mit knurrendem Magen in unserem Bauch. Ja. Los, Springer, ich will dir helfen, den Fallschirm anlegen. Na, wer ist der lange Kerl eigentlich? Dauernd ist er um Laverne rum. Der Lazarus, ach du lieber Gott. Wenn ich er wäre, hätte ich sogar Angst, aus dem Bett aufzustehen, als wäre ich ein Schraubenschlüssel aus Glas oder sonst sowas. Aber komm, dein Fahrer wärmt schon an und wartet auf dich. Ja. Du bist doch gleich dran, bist du fertig? Ja. Es wird schon spät. Worauf wartest du noch? Bis die Grenzlichter oder die Landebahnlichter brennen? Siehst du, da kommt er schon. Ach, los. Wo willst du landen? Ist mir ganz egal. Irgendwo in den Vereinigten Staaten, nur nicht im See. Wenn du merkst, dass du in den See gerätst, dann fliegst du wieder rauf und springst nochmal ab. Da oben ist es sicher jetzt ganz ruhig. Ich fliege über die Dächer der Halle, da kannst du landen, wo du willst. Na, schnell mal los. Für $25. Wann springt denn der Mann aus dem Fallschirm? Wenn er wieder unten ist. Die Hunde können selbst nicht genau sagen, wie hoch er ist, aber er scheint die vorgeschriebene Höhe ungefähr erreicht zu haben. Jeden Augenblick kann es nur los. Chef, hören Sie mir doch einen Augenblick zu, Chef. Ja, kann ich. Ich wollte. Ja? Sehr gut hier. Lokalredaktion Jubilatius. Ja? Was? Streiks? Wo? Ah, langweilig, heute Morgen schon gemacht. Ja, Sie mich auch, Schluss. Herrgott, hören Sie doch. Ich kann nicht, hab kaum Zeit zu lesen, zum Zuhören schon gar nicht. Chef, ich muss... Also Schluss jetzt. Ich gebe ja zu, Sie haben einen Riecher für Ereignisse. Ja. Würden Sie mit 100 Leuten, die Sie nie vorher gesehen haben, in einen Raum gesperrt und wären zwei von Ihnen bestimmt, einen Mord zu begehen, Sie würden glatt auf Sie zugehen wie die Krähe auf das Aas. Ja. Sie würden von Anfang an dabei sein. Ja. Aber was anderes als eben nur Informationen bringen Sie nie mit. Ja, den Riecher haben Sie, alright. Wir bringen alles, was die anderen Zeitungen auch bringen und sind noch nicht verklagt worden. Und mehr kann ja niemand für 5 Cent verlangen und jetzt ist zweifellos schon mehr, als sie bezahlt kriegen. Ja, ja. Aber Es ist nicht der lebendige Hauch des Neuen, es ist eben nur Information. Und die ist schon tot, bevor sie hier mit ihr erscheinen. Es ist genauso, als versucht man etwas in einer fremden Sprache zu lesen. Könnte es denn infolge eines verteufelten Missgeschicks möglich sein, dass Sie es, ohne es zu wissen, in der einen Sprache hören und sehen und dann in einer anderen Sprache zu Papier bringen? Wie klingt Ihnen, was Sie sich vorlesen, was Sie selbst geschrieben haben? Wenn ich was vorlese? Warum haben Sie mir das nicht schon längst gesagt? Warum haben Sie nicht schon längst gesagt, dass Sie sowas haben wollen? Ja, die ganze Woche laufe ich mir die Arschbacken wund auf der Suche nach etwas, was es erzählenswert ist. Und wenn ich es dann schreibe, dann reicht es nicht aus. Aber das ist ja augenblicklich auch ganz einiger. Hören Sie bitte zu, Herr Gott. Sie ist draußen im Flughafen. Sie hat einen kleinen Jungen. Ich meine, es sind zwei, die die kleinen Kisten fliegen, die wie Moskitos aussehen. Nur einer fliegt die Kiste. Der andere macht den verzögerten Absprung im Fallschirm. Ja, wir haben einen kleinen Jungen, ungefähr so hoch wie das Telefon. Trägt Arbeitszeug, wie Sie. Was? Wer hat einen kleinen Jungen? Ja, das weiß man nicht. Trägt Arbeitszeug. Wie Sie, als ich heute Morgen in der Flugzeughalle ankomme, da war es noch sauber. Vielleicht, weil für die Flieger der erste Tag einer Veranstaltung wie Montag ist. Mit einem Stock kratzte der Junge Schmiere vom Fußboden und beschmierte sich damit er wie Sie aussehe. Zwei. Also Schumann, der heute Nachmittag den zweiten Preis gewann, der kam vom vierten Platz in einer Kiste, von der alle draußen, die was davon verstehen, sagten, sie sei nicht mehr zu gebrauchen. Und sie ist seine Frau. Das heißt, Ihr Name ist Schumann, wie auch der des Kindes. Draußen, da sagten wir, die Frau... Gut, hier. Lokalredaktion Jubilatius. Was? Unfall beim Luftrennen? Was, Werte? Pilot lebendig verbrannt? Werte. Da waren Sie wieder nicht da. Werte. Leutnant Frank Burnham stürzt an mit Raketenflugzeug? Ja, Fried. Sie sind ja keine Menschen wie wir. Die können die Wendemarke ja gar nicht so haarscharf umfliegen, wenn sie Menschenblut und Menschensinne hätten. Und die sind ebenso wenig hinter Geld hier wie hinter Ruhm. Denn der Ruhm... Der dauert ja nur bis zum nächsten Rennen. Und das heißt vielleicht bis morgen. Die brauchen... Setzerei. Setzerei? Ja, Herrgut hier. Dicke Meldung. Erster Unfall beim Luftrennen. Das muss jeder lesen. Leutnant Burnham tödlich abgestürzt. Schumann überrascht Zuschauer. Den Bullet im zweiten Platz. Weiter. Ja, und die Hochzeit von denen. Der Fallschirmspringer holte die Würfel hervor und sagte zu ihr, willst du sie werfen? Und sie sagte... Wirf du. Und Schumann warf die höchste Zahl. Und am Nachmittag holten sie den Friedensrichter und ab den Benzinkarren. Und da fuhren sie los. Und so heißen nun sie und das Kind Schumann. Ja, Schumann halt. Ja, was denken Sie davon? Ja, dass Sie das niederschreiben sollten. Ja, wieso niederschreiben? Ja, also gehen Sie nach Hause und schreiben Sie es auf. Nach Hause? Wieso denn nach Hause, wo ich doch niemals so... Lieber Freund Chef... Chef, wo bin ich Ihr ganzes Leben lang gewesen, oder wo waren Sie mein ganzes Leben lang? Gehen Sie nach Hause, schließen Sie sich ein, werfen Sie den Schlüssel aus dem Fenster und schreiben Sie es nieder. Und dann checken Sie die Bude an. Hören Sie, die Leute, denen diese Zeitung gehört, oder die ihre Politik leiten oder die Gehälter zahlen, ob zum Glück oder Unglück, das will ich nicht entscheiden, haben in ihrer Redaktion keine Louis, Hemingway oder Cecho. Und der Grund hierfür ist zweifellos, dass sie nicht brauchen. Denn sie brauchen keine Romane, nicht einmal Nobelpreisromane, sondern wirklich was Neues. Ja. Ich will nicht weitergehen. Das alles ist mir ganz allerlei. Weshalb sollte ich denn vermutlich in Bettgewohnheiten dieser Frau was finden, solange ihr gesetzlicher Mann, so sagten Sie doch, es nicht tut? Ja, aber ich glaube, die Bettgewohnheiten von Frauen wären immer was Neues. So, das glaubten Sie, glauben Sie. Und jetzt gehen Sie nach Hause und ließen Sie schlafen. Okay, Chef, wenn Sie die Sache so sehen... Genau so, verstehen Sie? Gewiss, gute Nacht. Ein kleiner Vorschuss. Gute Nacht! Ja. Und nach Hause gehe ich nicht. Ich muss zu denen mich interessieren, die... Hallo, Langer, da sind Sie ja wieder. Haben Sie uns noch nicht satt? Haben Sie schon gelesen, Jiggs, von Bernen? Ja, Donnerstagabend verbrennen oder Freitagmorgen verhungern, alles dieselbe Fassenacht. Haben Sie nicht eine Zigarette? Was? Ach, sind Sie hier. Hier. Ist Roger Truman noch nicht schlafen? Der muss doch morgen wieder fliegen. Wie viel hat er denn gewonnen? 30% von $325 heute Nachmittag. Da drüben ist er mit der Frau. Ich habe Ihnen die Zeitung mitgebracht. Ist sie jetzt schon zu Bett? Ja. Na, behalten Sie nur, ich habe sie schon gelesen. Ach, ich erinnere mich, Sie arbeiten ja selbst an einer Zeitung. Mhm. Ist das diese? Ich sagte es Ihnen, dass ich an einer Zeitung arbeite. Ja. Nein, diese ist es nicht, Wer ist denn das? Ach, das ist der Jack heute das Eis kaufte, Roger. Sie haben heute da draußen ein feines Rennen geflogen, Mr. Schumann. So, komm, wir wollen gehen. Hast du das Geld nicht bekommen? Nein. Sie zahlen erst am Samstagabend aus. Hallo, Chef. Hallo, Mr. Hackett. Sind Sie's? Was wollen Sie denn schon wieder? Soll nach Hause gehen? Ja, nur ein paar Dollar, um das Essen und das Nachtquartier für die bezahlen zu können. Rufen Sie doch bitte eben das Hotelbüro an und sagen Sie dort, ich könnte für Rechnung der Zeitung Geld in Empfang nehmen. Ich füge dann auch die 1180 hinzu. Wollen Sie mich nun endlich mal reden lassen? Ja, ich füge dann die 1180 hinzu, die ich ausgab, um rauszufahren. Bitte, und wollen Sie das? Was? Gewiss, Chef, gewiss, ja. Was denn? Nein. Nein. Verstehen Sie? Nein. Sie wollen also sagen, dass Sie nicht... Nein! Hören Sie gut zu! Ja. Hören Sie genau zu! Ja. Sie sind entlassen! Verstanden? Sie arbeiten nicht mehr für die Zeitung! Haben Sie Telefon zu Hause? Nein, aber... drüben an der Ecke ist eins, ich könnte... Na, dann gehen Sie nach Hause! Und wenn Sie dieses Büro oder dieses Haus heute Nacht noch einmal anrufen, dann lasse ich Sie wegen Herumtreibens verhaften! Gut, Chef. Wenn Sie die Sache so sehen, okay, wir gehen nach Hause. Wir müssen morgen wieder im Rennen fliegen. Chef? Chef? Ja? Wie ist es mit meinen 1180? Ich arbeitete doch für Sie, als ich sie ausgab. Die eingehängt. Ich führe Sie zu mir. Ich gehe mit Jigs voraus. Kommen Sie drei hinter mir her. Nehmt ihm einer doch den Jack ab, ich hab Angst. Vor ihm? Wenn ihm einer nichts tut, dann ist er's. Ja, er könnte fallen und das Kind dabei zu Schaden kommen. Na, geben Sie mir mal. Lassen Sie mal, der ist doch nicht schwer. Ja, das schon, aber Sie müssen vor allem überlegen, wie Sie den Weg nach Ihrer Wohnung finden. Ja. So was nennen die hier Straße. Und bei dem Namen bricht man sich noch die Zunge. Komm, ich will ihn jetzt mal tragen. Ja, du und der andere, der Reporter, der auch weiß der Teufel, wie der Kerl heißt. Ihr habt ihn ja die ganze Nacht getragen. Lass du das, ich trage ihn. Kann ich ja wohl tun für Essen und Unterkunft, nicht? Laverne, gib mir eine von den Zigaretten. Also was willst du nun, Springer? Willst du die ganze Nacht durch die Straßen laufen, weil wir das Geld nicht gekriegt haben? Soll Roger die Nacht im Wartesaal sitzen und dann morgen noch das Rennen gewinnen? Ich habe ja gar nichts gesagt. Auch nur das Gesicht nicht von dem langen Elend. Oh, schon gut, ist ja meine Sache. Aber gesagt habe ich nichts, oder? Laverne, dann gib mir doch die Zigarette. Hören Sie mal, ich brauche eine Galone Absinth. Sie wissen ja, welche Sorte. Gewiss. Ich brauche ihn für ein paar Freunde, aber ich will auch davon trinken können. Gewiss. Sagen Sie dem Boss, dass Sie wissen ja, was ich meine. Gewiss. Absinth. Juvelois Absinth. Ich sagte Ihnen doch, dass ich Sie kenne. Absinth. Jetzt gehen wir nach Hause und ich mache Ihnen mal ein paar echten Juvelois Drinks und dann soll der Teufel Sie alle holen, diese... Die Schweinehunde, diese Saukerle, die Ihnen die Preise nicht aussagen. Passen Sie doch auf. Lieber Gott, beinahe hätten Sie den Jack fallen lassen. Oh, tja, Herr Gut wusste nicht, dass er mich erst rausschmeißen musste, damit ich nach Hause gehe. Und merkt euch das, ich arbeite jetzt nicht mehr für ihn. Wir trinken Absinth und ihr schlaft bei mir. Hier ist meine Bude. Ach, halt den Mund endlich! Springer, Roger Laverne, das Kind wird mir wach. Ja, geh mal schlafen. Geh mal schlafen. Die schlafen ja auch schon. Wieso schlafen? Wieso schlafen, wenn ich einen renommierten Gast im Hause habe? Dann ist das Wenigste, was ich für ihn tun kann, dass ich mich mit ihm besaufe. Gewiss, aber wir wollen schlafen. Wir wollen schlafen! Na dann wird wahr. Seht ihr, dass ich auch verheiratet bin? Ich hab jetzt auch zwei Männer. Ach, quatschen Sie nicht. Helfen Sie mir lieber den Stiefel ausziehen. Meine Füße sind ganz dick von den neuen Dingern. Oh, das kann ich nicht. Stehen Sie doch auf. Ja, ich stehe. Erst halten Sie doch mal die Bude auf. Die dreht sich ja, das ist ja fürchterlich, die dreht sich immer um mich herum. Jetzt ist sie weg. Jetzt geht es nach unten. Dann warten Sie doch, bis Sie wieder rumkommen. Ich will nur noch trinken. Das ist das Einzige. Der Wern darf nicht trinken, weil Roger es ihr nicht erlaubt. Er nahm ihr das Glas aus der Hand, das ihr ein Freund gereicht hatte. Und dann sind sie und Roger zu Bett gegangen. Vielleicht wollen Sie mit ihr zu Bett gehen, ne? Ja! Habe, dann ist es morgen. Ja, wenn man Kaffee getrunken hat, dann ist es schon morgen und dann braucht man nicht mehr darauf zu warten. Vor 4 Stunden waren wir noch drin auf meiner Bude. Und jetzt bin ich draußen auf der Straße. Allein. Ja. Ich hab schon recht. Wenn man Kaffee getrunken hat, dann ist es morgen. Dann muss es morgen sein, ja. Und morgen ist man nicht mehr betrunken. Morgen fühlt man sich nicht mehr so elend. Es ist 8:30. Wo ist denn der, wie heißt er noch? Lässt uns der hier allein in seiner Bude? Wer wo? Ach ja, du lieber Gott, der Magazin. Mensch, der war ja stockbesoffen. Du lieber Gott, gegen 3 Uhr heute Nacht kam sein Chef. Da schlief er schon und sagte, er soll um 10 Uhr irgendwo zur Arbeit kommen. Was ist denn aus ihm geworden? Wie kann ich das wissen? Als ich ihn zuletzt sah, lag er ungefähr da auf dem Fußboden, da wo du stehst. Hast du dich wieder mit ihm gehabt? Ja, das hat er. Deshalb bist du auch aufgeblieben, bis ich mich schlafen legte. Ich will mich waschen. Was ist gestern Abend passiert? Ach, alles in Ordnung. Ich bin nur betrunken. Lieber Gott, sein Chef bestellt, er sollte um 10 Uhr zur Arbeit kommen. Du, vielleicht liegt er drüben in unserem Bett. Vielleicht. Nee, hier ist er nicht. Na, du müsstest eigentlich wissen, wo er geblieben ist. Du warst doch gestern Abend nicht so voll, oder doch? Ich habe seinem Chef versprochen, ihn zu suchen. Ja, schon gut, geh rüber und wasch dich. Ich habe mich gestern Abend im Hotel ordentlich gewaschen. Lieber Gott, während der letzten Monate bin ich so tief gesunken, dass mir nicht einmal mehr eine ganze Zigarette Freude macht. Laverne? Hm? Hat Roger dir erzählt, dass wir den Kerl verloren haben? Red nicht so viel, es ist gleich 9 Uhr. Wir müssen zum Flugplatz, müssen heute alle Ventile rausnehmen. Weiß denn niemand, wohin er gegangen ist? Na, ich weiß es nicht und Sie behaupten es auch nicht zu wissen. Das tue ich auch nicht. Ich habe ihm nichts getan. Plötzlich fiel da was auf den Fußboden, dann machte ich das Licht aus und ging ins Bett. Na, er wird uns schon finden, wenn er uns braucht. Vielleicht ist er frühstücken gegangen. Wir sind jedenfalls leichter für ihn zu finden, als er für uns. Ja. Wir wollen erst mal essen gehen. Bist du denn nicht mit? Ich? Oh. Ich habe keinen Hunger. Ich esse später. Ich will schon mal anfangen an den Ventilen. Nein, Roger, dulde das nicht. Also komm mit frühstücken. Na, okay. Dann mal los. Meine Ventile sind's ja nicht. Ich brauche ja nicht, um 3 Uhr heute Nachmittag hinten zu sitzen in den Kasten zu fliegen. Ich nehme nur Kaffee. Du machst doch keine Geschichten, iss was. Ach, ich bin nicht hungriger als sonst. Ich sagte nur, ich käme mit. Von Essen ist kein Wort über meine Lippen gekommen. Hör mal, iss jetzt was. Und heute Abend sorge ich dafür, dass du 2 bis 3 Schoppen bekommst. Kannst dich sogar besaufen, wenn du willst. Jetzt aber wollen wir die Ventile ausbauen. Ach, hör doch endlich auf. Ich will also nur Kaffee. Den verlange ich nicht, ich bitte darum. Oder muss ich noch extra bitte sagen? Also schick's jetzt halt den Mund. Also gut. Dann 3-mal Frühstück und 2 Kaffee extra. Der Einweihungsveranstaltungen im Feinmann Lufthafen, die nach den offiziellen Regeln des amerikanischen Aero-Clubs und unter gültiger Mitwirkung der Stadt New Valois und des Oberst H.L. Feinmann, Vorsitzender des Entwässerungsamtes von New Valois, durchgeführt werden. Heute Nachmittag wird geboten, 2.30 Uhr nachmittags, Fallschirmabsprung mit Ziellandung, Preis $25. 3 Uhr nachmittags, Geschwindigkeitskonkurrenz, 375 Kubikzoll, Mindestgeschwindigkeit 180 Meilen pro Stunde, Preis $325. Hallo, sind Sie doch noch rausgekommen? Chassis durch, tschüss. Ja, Sie sehen aus, als hätte man Sie an den Hacken durch die Hölle geschleift. Erledigen Sie das heute draußen? Nicht, dass ich wüsste. Soviel ich weiß, bin ich rausgeschmissen. Wieso? Na, nur eine Frage. Heggott telefonierte mich um 3 Uhr heute Morgen aus dem Bett. Er sagte mir, er wäre bei Ihnen gewesen, hätte Sie nicht getroffen. Ich sollte heute rausfahren und die Sache machen, wenn Sie nicht da wären. Vor allem feststellen, ob Sie da wären und Ihnen sagen, Ihnen unter dieser Nummer hier sollen Sie ihn anrufen. Danke. Na, wie wollen Sie es machen? Soll ich hier arbeiten oder wollen Sie es tun? Nein. Oder ja, ich übernehme Sie es. Ist ja ganz an allein. Okay. Aber rufen Sie Heggott doch sofort an. Ja, ja. Da, es geht los. Bitte alle Piloten zur Rennleitung. Alle Piloten zur Rennleitung. Es geht mir doch schon besser. Es muss mir besser gehen. Kann mir gar nicht so schlecht gehen, wie ich glaube. Die Rennleitung wünscht mitzuteilen, dass infolge des tragischen Todes des Leutnant Frank Burnham gestern Abend der Rennausschuss die Abendveranstaltung abgesagt hat. Es ist jetzt 1.42 Uhr. Die erste Nummer des heutigen Programms. Wir sind jetzt vollzählig hier. Wir müssen noch auf Colonel Feynman warten, Leute. Er hat uns doch 2 Uhr hierher bestellt. Er hat sich verspätet. Sie können rauchen, wenn Sie wollen. Was ist denn eigentlich los? Ja, vielleicht wegen Burnham. Ja, vielleicht ist es das. Verdammt nochmal, deswegen braucht man uns doch nicht alle zu bestellen. Wie mag denn das wohl passiert sein, Schumann? Wahrscheinlich geblendet. Ja, geblendet. Wahrscheinlich konnte er ein Hüllmesser nicht lesen. Vielleicht hat er auch vergessen, ihn zu beobachten. Steuerte die Kiste geradewegs auf den Boden. Ich weiß noch, wie ich einmal. Hör mal, Henk, ich habe sämtliche Ventile draußen. Ich muss sie noch mit dem Mikrometer prüfen. Ja, hören Sie bitte mal. Sie sind vollzählig hier. Sie müssen die Maschinen für das Rennen um 3 in Ordnung bringen. Herr Schumann zum Beispiel hat alle Ventile rausgenommen. Wir werden nicht länger auf Colonel Feynman warten. Es bleibt uns eben nichts anderes übrig. Ihr habt keine Zeit. Ja, fang schon an. Was ist denn los eigentlich? Wir werden jetzt gleich abstimmen. Einen Augenblick, ich will es Ihnen erklären. Es handelt sich um die Programme, die gedruckten Programme. Gestern durch einen verhängnisvollen Unfall ist Burnham tödlich abgestürzt. Frank Burnhams Name müsste heute vom Programm verschwinden. Das soll man doch verschwinden lassen. Ja, das will man ja auch. Aber das ist nur möglich durch einen Neudruck der Programme. Verstanden? Wir ließen auch Programme neu drucken, aber es kostet Geld und die Flugleitung hat ihren Rennbetrieb durchkalkuliert und kann diese Mehrkosten nicht allein tragen. Sie sind die eigentlichen Nutznießer dieser gedruckten Programme und am Gewinn beteiligt. Erhebliche Kosten, wenn ich sage Profit, aber zu Ihrem Besten. Und nach Meinung der Direktion müssen wir, Piloten und Ansager und jeder, der bei dieser Veranstaltung Geld verdient, bezahlen. Es macht nur 2,5%. Wir sind alle daran beteiligt, ich auch. Nur 2,5%. Und werden Sie vom Preis selbst abgezogen, dann merken Sie das gar nicht, weil Sie das Geld hier erst nach Abzug erhalten. Nur 2,5%. Ja, und weiter? Weiter nichts. Verdammt nochmal, lasst mich doch an meinen Ventilen weiterarbeiten. Was macht das eigentlich? 2,5% von $25. Die ganzen 25 gehen nicht dabei drauf. Hoffentlich hat Schicks den Vorverdichter in Ordnung gebracht, dass wir ihn wieder einbauen können. Hoffentlich. Bis bald dran, Roger. Na, Dirk, schmeckt's? Interessiert dich gar nicht, dass dein Vater jetzt fliegt? Roger? Hm? Klar. Und du kaust hier ruhig weiter. Hm. Wird sonst kalt, Mann. Wer hat denn dir das Essen spendiert? Spendiert, Mann? Hm? Hab mir in eurem Kaffeefritz in Taschen gespült. Ach so. Sah wohl ein bisschen verhungert aus. Da hat er mir den Schlag schon gegeben, ehe ich alle Tassen fertig hatte. Na, lass das mal schmecken. Aber vergiss nicht, deinem Vater die Daumen zu halten. Och, Roger schafft das auch ohne mich. Schumann kommt nicht mit. Er gibt auf. Er dreht ab. Hat schon den Motor abgestellt und will landen. Ich weiß nicht, was los ist, aber er macht einen großen Bogen. Er versucht, von den anderen Maschinen loszukommen. Man ist so ziemlich weit und er sieht so nach, dass man den ohne Motor überfliegen könnte. Los, Roger, flieg in den Hafen, Mensch. Jetzt ist er drin. Er versucht, auf die Anlaufbahn zu kommen, um zu landen. Und es sieht nicht so aus, als würde es ihm gelingen, aber die Sonne scheint ihm gerade ins Gesicht. Und er ist ganz gewaltig nach oben geflogen, um freizukommen. Ich weiß nicht, wie er rausgeht. Reiß doch die Kiste hoch, Roger! Reiß die Kiste hoch! Reiß! Ja! Und er schafft es gerade noch. Kommt Truppen über den See und fett. Nein! Bruchlandung! Bruch. Die Kiste im Eimer. Kann man denn nicht eine... Jetzt sind wir fertig. Kann man Ihnen eine neue Maschine besorgen? Ach, wir können ja nicht mal das Armbrot bezahlen. Gibt es irgendwo eine Maschine, die unbesetzt ist? Klar doch. Die alte Kiste von Ort da drüben. Kann man sie kriegen? Ach, was kümmern Sie sich darum? Lassen Sie die Finger davon. Wo wollen Sie denn hin, Mann? Ich muss zu Ort. Ich muss mit ihm reden. Ach, sollte lieber seinen Chef anrufen und was zu essen kaufen, ehe er ganz umfällt, der lange Lazarus. Wie heißt er noch? Wenn der Kahn in Ordnung ist, warum will Ort denn da nicht selber fliegen? Nicht selbst mit ihm das Rennen fliegen? Vielleicht braucht er das nicht. Wenn ich seinen 92er hätte, brauchte ich diesen Kahn auch nicht. Vielleicht denkt Ort genauso. Außerdem haben wir ihn noch nicht. Muss er sich also jetzt schon den Kopf zerbrechen. Wenn der Kahn nichts taugt, bekommen wir ihn von Ort sowieso nicht. Wir? Der Reporter besorgt die Maschine von Ort. Ach, der soll uns in Ruhe lassen. Er hat uns für einen Tag und eine Nacht Kost und Unterkunft gegeben und jetzt besorgt er uns auch noch eine andere Maschine. Ich will doch nur ein Haus. Zimmer. Kleinster Raum genügt. Ein Kohlenschuppen. Nicht nur weiß, dass den nächsten Montag und Montag drauf und dann den Montag wieder keiner kommen kann, der mich rausschmeißt. Glaubst du, den Ort wird uns die Maschine geben? Nein. Ich gebe sie selbst Schumann nicht. Nicht einmal für einen Platzflug. Ich würde das nie zugeben. Von einem Flug über eine Rennstrecke ganz zu schweigen. Aber Sie sind doch mit ihr geflogen. Ja. Das soll nicht heißen, dass Schumann so gut fliegen kann wie Sie. Ich glaube nicht, dass jemand das kann. Wenn ich auch weiß, dass meine diesbezügliche Meinung ganz belanglos ist. Aber Schumann kann alles fliegen, was überhaupt fliegt. Das glaube ich bestimmt. Und die Starterlaubnis bekommen wir schon. Die Lizenz für die Maschine ist ja noch okay. Ja, die Lizenz ist okay. Nun, wenn sie das ist, dann nur, weil die Behörde weiß, dass ich die Maschine nicht mehr starten lasse. Ja. Nee, zum Teufel, ich tue es nicht. Ich bedauere das Schumanns wegen, aber noch mehr würde ich es morgen Abend bedauern, wenn der Kahn mit Schumann über Kopf gegangen wäre. Nun hören Sie doch mal, Ort. Auch wenn wir die Starterlaubnis erhielten, würden Sie Schumann dann nicht damit fliegen lassen? Nein. Es ist Pech, das weiß ich, aber er soll keinen Selbstmord begehen. Ja, also so weit ist es ja nun noch nicht. Naja, ich glaube, wir gehen jetzt am besten in die Stadt zurück. Wir bleiben doch zum Essen hier. Ich habe meiner Frau schon... Ja, nee, wir wollen lieber gehen. Wir könnten doch zusammen essen, dann nach der Halle fahren, wo ich Ihnen das Flugzeug zeigen und Ihnen erklären könnte. Ja, das ist alles, was ich will. Wir brauchen eine Maschine, die Sie Schumann morgen Nachmittag um 3 Uhr vom Führersitz aus begucken können. Ja, meinetwegen. Ansehen kann er sie sich. Na, gefällt sie Ihnen, Schumann? Ja. Was, trauen Sie der Kiste nicht? Das wollen wir mal zuerst klarstellen. Trauen oder nicht? Das werde ich Ihnen nach dem Rennen sagen. Also Sie fliegen, ja? Klar. Okay, das Bezahlen geht Sie nichts an. Ich stelle einen Scheck aus. Bye. Sie einen Scheck? Versichern, Deutsch.com aufgewandtes. Ich dachte, Sie wären nach Hause gegangen. Was schreiben Sie denn da? Ich bin eben wiedergekommen. Das ist so ein Sonntagsartikel für Duke, der bat mich darum. Bat Sie darum? Ja, ich wollte gerade gehen und bin ich eben damit fertig geworden. Um was handelt es sich? Ja, das ist, dass die Liebe zwischen Antonius und Kleopatra in der ägyptischen Architektur schon prophezeit wurde, nur verstand das kein Mensch. Vielleicht mussten sie auf die römischen Zeitungen warten. Ja, das ist schon in Ordnung. Duke hat sich ein paar Bücher und zwei oder drei Illustrationen besorgt und man hat weiter nichts zu tun, als zu versuchen, die Bücher zu übersetzen, sodass auch der einfachste Mann versteht, um was es sich handelt. Und wenn man das selbst nicht versteht, dann schreibt man das hin, wie es im Buch steht. Das macht einen ganz guten Eindruck. Ja, wollen Sie denn heute Abend nicht nach Hause gehen? Ja, ich gehe mit Duke. Der ist ja gar nicht hier. Ja, der ist schon zu Hause. Ich versprach ihm erst den Artikel für ihn zu erledigen hier. Also, gut, schreiben Sie ruhig. Ja. $5,000. So. Ja. Tja, eine Unterschrift ist gegen das Gesetz, aber wenn ich noch eine draufsetze, ist das vielleicht verdächtig. Das ist viel, ja. Ich wollte alle Hindernisse aus dem Wege räumen, sodass wir starten können. Den Preis wird selbst Ott nicht ausschlagen. Ja, ich verstehe. Geben Sie mir doch nochmal den Scheck. Dr. Karl S. Einen Augenblick, was ist denn das? Das ist der Name von meinem Vater. Gestattet er denn das? Ja, es bleibt ihm doch einfach nichts anderes übrig. Er weiß ja auch gar nichts davon. Ist doch immerhin eine Hilfe für Sie. Für mich? Wenn ich verliere, bin ich nicht einmal für 500 gut. Einen Augenblick, vielleicht habe ich das nicht kapiert. Ich bin kein Flieger, ich weiß nicht, wer... Ja, ich glaube, ich kann damit landen. Sie können also damit landen, wie Ott mit ihr landete. Dann ist doch alles in Ordnung. Ich glaube, ja. Es handelt sich ja auch nur um den Nachmittag. Und Ott hilft Ihnen inzwischen bei der Reparatur Ihrer Kiste. Und für das nächste Rennen ist alles wieder in Ordnung. Wir wollen jetzt gehen. Da steht sie. Ja, ich sehe. Wir wollen Sie mal ins Licht rollen. Aha. Gut. Wollen Sie mal anlassen. Also, was ist los? In was für eine Geschichte haben Sie ihn da hineingebracht? Es ist alles in bester Ordnung. Meine Unterschrift steht auch mit drauf und die ist schon gut. Ich gehe jetzt zur Rennleitung, um sie ausdrücklich anzuerkennen. Darauf warten die. Warten? Ja. Auf was warten die? Auf den Kahn? Sie Idiot. Oh, der Kahn. Wir sind drin geflogen, haben ihn drüben überprüft. Wir haben einen Probeflug gemacht, ehe wir... Wir? Ja, ich bin auch mitgeflogen. Auf diese Weise konnten wir feststellen, wie in diesem Fall die beste Gewichtsverteilung sein musste. Ist alles in bester Ordnung. In bester Ordnung. Was verstehen Sie denn davon? Sagen Sie, ist der auch Ihrer Meinung? Wer? Der Springer? Roger, natürlich. Ja, der sagte, er könnte damit landen. Und muss ja schließlich wissen. Ich gehe jetzt rüber. Nein, ich lasse die Maschine nicht zu. Wieso soll das heißen, dass Sie verbieten können, mit der Maschine zu starten? Sie können es auch so ausdrücken, wenn Sie wollen. Gut, lassen wir die Maschine nicht fliegen. Lassen wir sie heute Nachmittag um die Wendemarke laufen. Kommen wir zum Schluss. Mr. Ort, das Flugzeug hat Lizenz. Ja. Und es fliegt. Ist der Flug mit Gefahr verbunden? Das ist doch jeder Flug. Haben Sie Angst, zu fliegen, Schumann? Rechnen Sie heute Nachmittag mit einem Absturz? Wenn das der Fall wäre, würde ich nicht starten. Also so kommen wir nicht weiter. Ich bestehe darauf, dass der Kahn nicht startet. Na, hör mal, Roger. Und aus welchen Gründen, Mr. Ort? Weil er mir gehört. Genügt Ihnen dieser Grund? Hier liegt aber der Scheck, den Ihre Gesellschaft anerkannt hat. Ich stehe doch für den Scheck nicht gerade. Ich kenne das, war selber so ein Knüppelreißer, bis ich Glück hatte. Ihre Sorge. Also im Namen der Bürger von Franciana, die den Grund und Boden stifteten, und der Bürger von Jubelois, die den Flugplatz brauchten, auf dem das Rennen ausgetragen wird, und der Zuschauer, die dieses Rennen endlich sehen wollen, ziehe ich meinen Einspruch zurück. Die Maschine darf starten. Ja. Komm, Roger, wir wollen die Kiste lieber noch mal genau nachsehen. Ich wette einen Cent, dass du den Zehner schon ausgegeben hast, Jack. Nö, ich hatte noch keine Gelegenheit. Ach. Mem wollte es nicht. Ach du lieber Gott, dann schuldige ich dir ja 20 Cent. Also doch. Man hat es also doch zugegeben. Ja, es klappte alles vorzüglich. Ganz wie ich es Ihnen sagte. Also doch. Ja, Sie haben es erreicht. Ja, ich wusste, dass es so ausgehen würde. Ich machte mir deswegen keine Sorgen. Und Sie sollen sehen. Programmnummer. Unbegrenzt offen für alle. Wohn-Trophy-Rennen. Preis $2000. Sie haben nicht nur das Glück, Wettort in seinem berühmten 92er Ort Atkinson Spezial, in dem er einen neuen Schnelligkeitsrekord für Landflugzeuge aufstellte, sondern als besondere Überraschung, die wir dem Entgegenkommen der AAA und der Fineman Flughafengesellschaft verdanken, Roger Schumann zu sehen, der sich gestern bei einer Notlandung überschlug. Er fliegt eine von Wettort gebaute Maschine. Zwei Pferde aus demselben Stall heute. Und zwei so gute Piloten, dass wir uns wirklich freuen, den Server von... Sehen Sie nur mal den Schumann! Der Kerl muss verflucht schnell fliegen! Er fliegt zweimal so weit als die anderen! Oder vielleicht hat Ott noch nicht alles drauf! Warum zum Teufel holt er nicht raus, was drin ist? Jetzt kommt er ran! Seht Sie doch mal! Lieber Gott, er ist Zweiter! Er kommt runter! An der Malte ist der gleiche Ort! Vielleicht hat er es mal probiert! Sehen Sie doch! Der kann fliegen! Der kann fliegen! Auch wenn bestimmt nicht den 92, der zweite Preis Donnerstag! Und wenn Ort jetzt nicht! Seht Sie doch nur mal! Seht Sie doch mal! Das Geld wäre ja ganz angenehm! Jetzt geht's los! Jetzt versucht der Ort zu überholen! Sehen Sie nur! Ort lässt ihn vorbei! Roger! Verdammt! Er wird immer schneller! Aber sehen Sie denn nicht? Er kann ja die Maschine das nicht mehr halten! Roger! Der Zeichenkampf hat unser Flugplatz noch nicht gesehen! Da! Roger Schumann hat ausgeruht! Jetzt ist er zum dritten Mal hergesehen! Roger! Mem, wo ist Roger jetzt? Verdammt, Roger. Verdammt. Wir alle sind erschüttert, Leute. Roger Schumann ist abgestürzt. Sie haben es alle gesehen, Leute. Die Maschine stürzte brennend in den Römerzee. Wir können die Ursache nicht... Das ist doch nicht möglich. Wie kam denn das nur? Den Teufel soll sie holen! Ich will sie nie wieder sehen, sie! Lieber Gott, weshalb habe ich nicht hier gestanden? Na, das wäre ein Bild geworden. Dann hätte Herrgott mir Zulage geben müssen. Ach, dass so ein armes Aas wie ich auch nie zur rechten Zeit da ist. Sie sagte zu mir, ich sollte mich zum Teufel scheren. Ich meine, ich sollte verschwinden. So, wohin denn? Sie verstehen mich nicht. Ich will es Ihnen erklären. Ja. Mir ist auch immer noch kotzelend zumute. Aber ich muss mit den Fotos in die Stadt. Ich wette, dass Sie noch nicht telefoniert haben, oder doch? Was? Ja, gewiss habe ich telefoniert. Aber hören Sie doch mal. Sie hat mich nicht verstanden. Sie sagte zu mir... Na, kommen Sie jetzt. Sie müssen doch den Bericht reingeben. Lieber Gott, ich sage Ihnen, mir ist auch sauübel zumute. Da, nur rauchen Sie mal eine Zigarette. Ja, sauübel. Und was geht's uns schließlich an? Tja, wir wollen uns beeilen. Da haben wir was zu essen und die anderen was zu lesen. Und... Wenn Hurerei und Blut abgeschafft werden, wo zum Teufel sollen wir dann bleiben? Tja, Bringen Sie, was Sie fertig haben, ins Büro, selbst wenn er rausgefischt wird. Bei der Dunkelheit können Sie doch keine Aufnahme mehr machen. Ich bleibe hier, mach dann meinen Bericht. Sagen Sie das, Haggard. Pilot tödlich verunglückt. Roger Schumann stürzt in den See. Zweiter Unfall beim Luftrennen. Zwei Korn. Zwei Korn. Ja, Augenblick. Stellen Sie sich hin, ich muss noch die Zeitung. Zeitung muss ich noch anrufen. Ich bin gleich wieder da. Ja, Rumpf. R-U-M-P. Rumpf, ja. Der Rumpf des Flugzeugs. Ja, der brach am Schwanz ab. Nein, Landung war ausgeschlossen. Hä? Ja, das Baggerboot fuhr gerade in Stellung, als ich wahrscheinlich ist er gegen die Steinwand der Mole gesaust, dann abgesagt. Ne? Aber wenn er so nah an dem Dreck liegt, kann auch das Baggerboot nicht. Wie? Ja, vielleicht ein Taucher, aber nicht mehr heute Nacht. Unterdessen haben dann die Krabben und hey. Ja. Ja, ja. Ja, ich bleib hier draußen. Ja, ja. Ich rufe Sie um Mitternacht nochmal an. Ja. Trinken Sie Ihren Korn jetzt? Hm? Trinken Sie ihn. Ich hab von gestern noch einen Knochen im Hals. Habe ich ganz vergessen. Ich habe Sie gesucht. Hm? Einen Augenblick, zerreißen Sie den Scheck nicht. Warten Sie einen Moment. So, sehen Sie ihn genau. Ist er doch, hä? Ja. Gut, dann halten Sie dann das Streichholz. Das ist ich. Nee, Sie sollen das selbst tun. Ja. Verdammt nochmal, und lassen Sie auch los, wollen sich denn die Finger verbrennen? Sie Schweinehund, Sie Saukerl. Ja, ich stelle morgen einen anderen aus. Sie müssen dann eben... Ach, Blödsinn, will ich nicht mehr. Ja, und was machen dann die anderen jetzt? Weiß nicht. Tja, sie hat mich nicht verstanden. Sie sagte zu mir, ich sollte mich zum Teufel scheren, also fortgehen. Ich will Ihnen das mal erzählen. Nee, halt, das geht nicht. Vielleicht könnte ich nicht wieder aufhören, wenn ich nur erst der Bagger gefunden hätte. Ich bleib vorläufig noch hier. Ich will mich um Sie kümmern. Ja, bringen Sie sie nach Haus, wenn Sie das wollen. Ja. Aber erst trinken Sie mal selber ein paar Schnäpse. Sie sehen auch nicht gerade glänzend aus. Ja, aber seit gestern trinke ich nicht mehr. Ich bin schwer versagt. Ich hab heute noch einen Knochen im Hals. Ach so. Na, ich fahr nach Haus. Am besten packen Sie sie in den Wagen und fahren Sie nach Haus. Tja. Wenn er da liegt, wo man sagt... Dann holt nur der Taucher raus. Ein Stück Rumpf haben sie ihn gefunden. Vom Flugzeug? Na klar doch. Ihn werden sie nie finden. Der See ist viel zu tief. Es ist längst dunkel. Die Polizeiboote haben starke Scheinwerfer. Das ist doch noch ein Kerl, der so einfach Schluss macht. Tja, was mag der wohl gedacht haben, während er da oben saß und darauf wartete, dass das Wasser über ihm zusammenschlug? Nichts. Wäre ein Mensch gewesen, der denkt, dann wäre er überhaupt nicht da oben gewesen. Meinst du wohl, ihr werdet ein Zeitungsmensch geworden? Ja, das meine ich. Was hat denn wohl seine Frau gedacht? Das ist doch ganz einfach. Ich dachte, Gott sei Dank habe ich einen in Reserve. Ist es denn Tatsache, dass beide bei ihr schliefen? Das ist doch bekannt. Aber Schumann soll das gewusst haben. Die Monteure, die sie kennen, behaupten sogar, sie wüssten nicht, wer der Vater des Kindes ist. Ja, vielleicht beide. Ein Doppelmensch, der fliegende Jekyll und Bruder Hyde, steuert den Kahn und springt ab mit dem Fallschirm. Ja, wenn er nur weiß, wer von ihnen im Kahn sitzt. Das spielt ja schließlich keine Rolle. Einer von ihnen sitzt jedenfalls drin und wer, das ist dem Karl ganz einerlei. Schnauz. Saukerliger. Dreckigen Schweinehund. Warum lasst ihr denn den armen Kerl nicht in Ruhe? Lass sie doch alle in Ruhe. Sie haben zu tun versucht, was sie tun mussten. Und zwar so gut, wie sie es konnten. Genau wie wir. Nur vielleicht ein wenig besser als wir. Jedenfalls ohne Winseln und Bauchweh. Ja, gewiss. Du hast den Vogel auf den Kopf getroffen. Was sie tun konnten und so gut, wie sie es tun konnten. Und darüber sprachen wir ja gerade, als du uns dreckige Schweinehunde nannten. Ja, er hat recht. Lasst ihn in Ruhe. Das scheint auch Sie getan zu haben. Aber zum Teufel, vermutlich lässt sie ihn hier, selbst wenn er da rausgefischt wird. Weshalb sollte sie da noch länger hierbleiben, ganz abgesehen von den Kosten? Wohin mögen sie jetzt wohl fahren? Wohin fahren denn solche Menschen? Was wird aus Maultieren und Artisten? Tja, glaubst du denn, sie haut ab, um den Beerdigungskosten aus dem Wege zu gehen, falls man ihn rausholt? Warum denn nicht? Leute wie die haben kein Geld für Leichen übrig, weil sie ohne Geld leben. Und zum Leben, da braucht man eigentlich kein Geld. Nur wenn man stirbt, da muss man selbst oder ein anderer was im Strumpf haben. Tja. Mit dem Geld, das einem der Leichenbestatter abnimmt, da kann ein Mensch ein halbes Jahr lang essen und schlafen und sich die Sittenpolizei vom Hals halten. Und womit sollten sie ihn denn begraben, wenn sie ihn wirklich begraben müssen? Und du redest, als wäre der Versuch, die 2000 Dollar zu gewinnen, nicht von vornherein Selbstmord gewesen. Ah, gewiss hätte er das Geld genommen. Aber deshalb flog er nicht mit dem Kahn los. Und hätte er nur ein Fahrrad gehabt, mit dem er hätte hochgehen können, er hätte das Rennen mitgemacht. Aber nicht des Geldes wegen. Die müssen einfach. Wie manche Frauen Huren werden müssen. Die können einfach nicht anders. Ort wusste, dass der Kahn gefährlich war. Und Schumann hat das sicher genauso gut gewusst wie Ort. Wenn es nur des Geldes wegen gewesen wäre, hätte er bestimmt sich nicht in die Maschine gesetzt, die nicht zuverlässig war. Macht euch doch nichts weiß. Und du dir auch nichts. Es war das Geld. Solche Brüder haben das Geld ebenso gern wie du und ich. Was er damit hätte machen sollen. Was hätten denn andere drei mit 2000 Dollar angefangen? Sie hätten sich erst mal einen Haufen neue Kleider gekauft und wären in ein anständiges Hotel gezogen und hätten sich mal ein paar Tage gründlich amüsiert. Das hätten sie getan. Frag doch den da. Das ist ja der Springer. Ich habe sie schon besucht. Roger sagte heute Mittag, er schuldete Ihnen 22 Dollar. Stimmt das? Ja. Können Sie für uns wohl was erledigen oder haben Sie was zu tun? Zu tun? Ja, zu tun. Hm. Wenn ja, sei alles ruhig, dann wende ich mich an jemand anders. Ja, ich will es übernehmen. Bestimmt. Hm. Ja, wenn nicht, sei alles ruhig. Ja, viel ist es nicht, jeder andere könnte es auch. Dachte nur an Sie, weil Sie sich ja schon so viel mit uns abgegeben haben und weil Sie hier bleiben. Ja, ich übernehme es. Dann gut. Wir fahren morgen ab. Es hat keinen Sinn mehr, hier noch länger zu bleiben. Die Saukerls da drüben. Deshalb wollen wir fort von hier. Ich will Ihnen nur das Geld hier lassen für den Fall, dass Sie ihn schließlich doch noch rausholen. 75 habe ich. Aha. Ich verstehe. Und glauben Sie mir, es fällt mir ebenso schwer, Sie darum zu bitten, wie Ihnen meine Bitte anzuhören. Aber auf Ihre Veranlassung sind wir ja wohl nicht hierher gekommen. Und Sie haben sich uns nicht auf unsere Veranlassung angeschlossen. Das müssen Sie doch zugeben. Hm. Naja, einerlei ist ja nun mal geschehen. Ich kann ebenso wenig dran ändern wie Sie. Hier sind 75 Dollar. Und das ist meine Adresse. Ich weiß nicht, wie viel die Beerdigung. Ist der Brief nicht erreicht, aber früher oder später erhalte ich ihn doch und dann schicke ich Ihnen das Geld. Verstanden? Ja. Gut. Ich fragte Sie, ob Sie das erledigen wollten. Sie sagten ja. Aber von Versprechen habe ich nichts gesagt. Oder doch? Ich verspreche es. Also gut. Dann ist alles in Ordnung. Ich danke. Ich glaube, wir fahren heute schon. Ich will mich schon mal von Ihnen verabschieden. Sie hat ein paar Glas getrunken und schläft jetzt. Nun nehmen Sie es nicht so schwer. Sie ahnen ihn ebenso wenig veranlasst, die Kiste zu fliegen, wie Sie ihn hätten hindern können. Kein Mensch wird Ihnen diesen Vorwurf machen. Und was Sie ihm vielleicht vorwerfen könnte, das tut ihm bestimmt nicht mehr weh, denn Sie werden sie nie wiedersehen. Tja, da haben Sie recht. Und wenn Sie das alles mal etwas mehr überwunden hat, dann erzähle ich ihr, dass Sie die Sache erledigt haben und sie wird Ihnen dankbar sein. Wie für alles andere auch. Sie haben sich zwar mit uns abgegeben, aber verstanden haben Sie uns nicht. Und wir Sie nicht. Darauf läuft es raus. Tja, ich versuche immer jemandem klarzumachen, dass sie mich nicht verstanden hat. Und dabei versteht sie doch sonst alles, ne? Er liegt draußen im See und immer wieder muss ich daran denken. Sie auch. Tja. Wo ist sie? Man hat uns diesmal ein Bett gegeben. Jack schläft auf dem Polizeiboot. Aber sie will jetzt nicht weg. Ist schon okay. Tja, schon gut. Ja, meine Adresse haben Sie ja. Es kann einige Zeit dauern, bis der Brief mich erreicht, aber Sie bekommen Ihr Geld. Aber nehmen Sie den Rat von mir an. Halten Sie sich an die Menschen, an die Sie gewöhnt sind. Tja. Denn also, dann lassen Sie sich's gut gehen. Gehen Sie nun auch nach Hause? Ja, das will ich, ja. Schlafen endlich. Hello. Ja, die Tür ist nur eingeklinkt. Kommen Sie doch herein. Ach, Chicks. Hello. Vermutlich wissen Sie schon Bescheid. Ja. Ehe ich in die Stadt fuhr, habe ich mit dem Springer gesprochen. Tja, ich nehme an, dass Sie jetzt alle fort wollen. Ja, ich gehe mit Art Jackson, dem Fallschirmpiloten. Der quält mir schon lange. Und da ich früher schon mal ein paar Absprünge gemacht habe, werde ich wohl alle anderen Kniffe bald spitz haben. Da können wir die $25 ganz unter uns teilen, die es dafür gibt. Natürlich ist das was anderes wie Rennen. Na, vielleicht gehe ich nach einiger Zeit auch wieder in den Rennbetrieb zurück, wenn ich... Der Springer hat mir da gestern Nacht Geld gegeben. $75. Für den Fall, dass Sie Roger herausfischen aus dem Teich. Klar. Ich brauche das Geld nicht dafür. Ich möchte es ihr geben. Das nimmt sie doch von Ihnen nie. Ja, das weiß ich. Sie hat mich nicht verstanden, wissen Sie. Das war so. Sie selbst können ihr das Geld auch nicht geben. Sie weiß, dass sie nie so viel hat. Klar. Und wenn wir es dem Jungen zustecken, dann will... Einen Augenblick mal. Ja. Ich hab's. Kommen Sie. Sie sagten doch, der Zug wird um 8. Ja. Wir müssen uns beeilen. Kaufen Sie den beiden ein paar Sandwiches für unterwegs. Ja, und ich werde meine Stiefel zum Trödler bringen. Was zum Teufel brauche ich ein paar neue Stiefel, wo ich vielleicht heute in 4 Wochen keine Buchse mehr habe, die ich in Geschäfte stecken kann. Wenn mir der alte $10 dafür gibt, bin ich im 7. Himmel. $5 hat er mir dafür gegeben. 22,5 habe ich dafür bezahlt. Ich habe nur 2x getragen und der Kerl gibt mir 5. Der schmeißt sein Geld geradezu zum Fenster raus. Ich habe Jack ein Spielzeug... Und dann dachte ich mir, es wäre nicht der Mühe wert, ihr die paar Kröten zu geben. Und so habe ich für sie alle was gekauft. Ein Miniatur-Baumwollballen mit Bonbons. Da steht drauf, Andenken an Juve Lois. Komm bald wieder. Und dazu 3 Zeitschriften. Der gute Kamerad, die Dame und ein Heft mit Schilderung von Luftkämpfen. Ja, Luftkämpfen. Dann haben Sie während der Fahrt was zu tun. Ich habe Jack ein Spielzeug, ein Kinderflugzeug. Ja. Halten Sie mal. Unter die Tragflächen kann ich das Geld so 50, 65, 70, 75... Natürlich, ja. Der wird es bestimmt finden. Mit jedem Spielzeug, das er bekommt, spielt er erst ein paar Tage. Und dann nimmt er es natürlich auseinander, um es wieder in Ordnung zu bringen, wie er sagt. Aber das ist ihm wohl angeboren. Rogers Vater ist nämlich Arzt. War Roger der Vater von Jack? Klar doch. Deshalb bringt sie ja den Check zu dem alten Schuhmann. Sie bleibt jetzt beim Springer. Jubel aus News. Das Neueste vom Rennen. Fliegerleiche bleibt im Seegraben. Erfolglose Suche nach Roger Schumann abgebrochen. Hey, kommen Sie. Wir müssen uns beeilen, damit wir Sie noch treffen, sonst ist es zu spät zu allem. Und was machen Sie dann? Das kann ich Ihnen genau sagen. Dann rufe ich meinen Chef an, den alten Haggard, und sag ihm wörtlich: Jetzt gehe ich in die Amboy Street und besaufe mich. Und wenn Sie nicht wissen, wo die Amboy Street liegt, dann bitten Sie Ihren Sohn, es Ihnen zu sagen. Und wenn Sie nicht wissen, was besoffen sein ist, dann kommen Sie da mal hin und betrachten Sie mich. Und wenn Sie kommen, bringen Sie Geld mit. Denn ich saufe auf Kredit. Das Hörspiel brachte Wendemarke nach Motiven des gleichnamigen Romans von William Faulkner. Die Hauptpersonen und ihre Sprecher waren der Reporter Fritz Bentscher, die Mannschaft Roger Schumann, Otto Arnett, Laverne, Anneliese Fleienschmidt, Jack, das Kind, Hans-Anton Oeckel, der Springer, Heinz Klevenow, Jigs, der Monteur, Ernst Friedrich Lichtenecker, Haggard, der Redakteur, Arthur Menz, Mr. Ort, der Pilot, Heinz Klingenberg, Gäste der Flughafenkantine, Josef Kantner und Wilhelm Kürten. Ton und Technik: Anneliese Müller und Rolf Mittag. Funkfassung des Romans und Regie des Hörspiels: Gerd Westphal. Assistenz: Jochen Rottke. Das war eine Produktion von Radio Bremen mit dem Südwestfunk Baden-Baden und dem Sender Rot-Weiß-Rot Wien aus dem Jahr 1952. Den geknickten Reporter, der sich am Ende nur noch betrinken kann, spielte Fritz Bentscher. Unverkennbar sein Hamburger Akzent, der kurioserweise in Bayern besonders geliebt wurde. Die Historikerin Beate Meyer hat die Biografie Fritz Bentschers erforscht und in einem äußerst anregenden Buch aufgeschrieben: Fritz Bentscher, ein Holocaust-Überlebender als Rundfunk- und Fernsehstar in der Bundesrepublik. Erschien 2017 im Wallstein Verlag und ist auch heute noch zu kaufen. Hören Sie jetzt einen Text von 23 Minuten von Beate Meyer über diesen Schauspieler, den sie für Deutschlandfunk Kultur im vergangenen Jahr geschrieben hat. Es liest Verena von Behr. Fritz Bentscher entwarf als vielbeschäftigter Rundfunkmacher unzählige Wort- und Musikbeiträge, unterschiedlichste Sendereien, spielte in Filmen mit oder stand als bissiger Kabarettist auf der Bühne. Seine Nachkriegskarriere hatte 1945 bei Radio München begonnen, dem späteren Bayerischen Rundfunk. Schon hier spezialisierte er sich auf literarische Hörspiele, meist Funkadaptionen der jeweiligen Münchner Theaterprogramme. Der Einfachheit halber engagierte er dafür die Schauspieler als Sprecher, die die Rollen ja bereits einstudiert hatten. Und diese nahmen seine Angebote gern an, denn wenn im meist ungeheizten Theater der Vorhang gefallen war, konnten sie in den warmen Räumen des Senders weiterarbeiten. Und dann lockte die Aussicht auf eine warme Mahlzeit um Mitternacht in der Kantine von Radio München. Hörspiele, von spannenden Kriminalstücken bis hin zu gesellschaftskritischen Stoffen wie Kleider ohne Leute, zählten zu Benschers bevorzugten Sendungen. Er wirkte nach eigenen Angaben an mindestens 150 mit. Vermutlich waren es aber viel mehr, denn er führte nie Buch über seine Aktivitäten. Fritz Bentscher, der Hamburger, hatte sich nach eigenen Erzählungen, die er immer wieder variierte, im Mai 1945 auf direktem Wege vom befreiten KZ Dachau zu Radio Munich, dem Sender der US-Militärregierung, begeben. Dort war er sofort von den amerikanischen Control Officern als Oberspielleiter eingestellt worden. Denn die suchten dringend politisch unbelastetes deutsches Personal, das möglichst auch noch Erfahrung in der Rundfunkarbeit mitbringen sollte. Fritz Bentscher erfüllte beide Forderungen. Er hatte sich bereits in der Weimarer Republik als vielseitiger Schauspieler etabliert und auch eine Zeit lang bei der NORAG gearbeitet, der Nordischen Rundfunk AG, einem der frühen Radiosender in Hamburg und Bremen. Politisch stand er links, hatte Ende der 1920er Jahre dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold angehört, das die Republik schützen wollte. Nach 1933 hatte er wegen seiner jüdischen Herkunft Berufsverbot als Künstler erhalten. Bis zum Novemberpogrom 1938 konnte er noch beim Jüdischen Kulturbund auftreten. Dann arbeitete er als Sargtischler für die jüdische Gemeinde Hamburgs, bis er schließlich 1943 nach Theresienstadt, 1944 nach Auschwitz und schließlich nach Kaufering III, einem Außenlager des KZ Dachau, deportiert wurde. 1945, nach der Befreiung, wollte er endlich wieder künstlerisch arbeiten und dabei seine ganze Kraft für die Re-Education einsetzen, die Umerziehung der deutschen Bevölkerung. Weg vom militaristischen und narzisstischen Gedankengut hin zu einer demokratischen Haltung. In diesem Sinne wollte er seine Hörer mit unterhaltender oder politischer Literatur von deutschen oder ausländischen Autoren bekannt machen, die im Dritten Reich jahrelang verboten gewesen war. Gleichzeitig lag ihm daran zu verhindern, dass die Täter, Mitläufer oder Profiteure des besiegten NS-Regimes weiterhin oder wieder politischen Einfluss im neuen Deutschland einnehmen konnten. Dieses Anliegen teilte er mit der US-Besatzungsmacht und den meisten Kollegen bei Radio München. Da waren zum einen die Kontrolloffiziere, meist jüdische Emigranten aus Deutschland, Österreich oder der Tschechoslowakei, nun in amerikanischer Uniform. Sie waren politisch links oder doch zumindest linksliberal eingestellt, wie Fritz Benschers emigrierter Freund Klaus Brill, der in dieser Funktion nach Deutschland zurückgekehrt war. 1945 und 1946 übten diese Kontrolloffiziere kaum Kontrolle aus, sondern gestalteten das Programm zusammen mit den deutschen Mitarbeitern. Brill wie Bentscher lasen abwechselnd oder allein Werke von Heinrich Heine oder Benschers Lieblingsautor Kurt Tucholsky. Kurz, Bentscher und seine Kollegen glaubten an die gesellschaftsverändernde Kraft engagierter Literatur und die Wirkung ihrer Sendungen. Mit seinem Kollegen Arnold Weißrüthel, Ex-Häftling des KZ Sachsenhausen, dem Deserteur Herbert A. Gessner oder dem jungen Kollegen Hans Stein zählte Fritz Bentscher zu den linken Redakteuren des Senders, denen eine größere Anzahl bürgerlich-liberaler oder konservativer Kollegen gegenüberstand. Aber ungeachtet solcher Unterschiede begriffen sie sich gemeinsam als Antinazis, die das politische Ziel der Re-Education verfolgten. Zudem schweißte sie der Arbeitsalltag zusammen, der in diesen ersten Nachkriegsjahren Einsatz, Einfallsreichtum und Improvisationstalent forderte. Fritz Bentscher sprach die Anordnungen und Nachrichten der Militärregierung ein, führte in unzähligen Sendungen Regie, wirkte aber auch am Englischunterricht und in Jugendsendungen mit. Er schrieb politische Kommentare, übernahm Parts in den wöchentlichen Gedanken zum Weltfrieden, der Sendung Nie wieder Krieg, eine Hörfolge zum Weltfrieden oder sonntagnachmittags in der Reihe Widerstand, Opfer, Ansporn. Wichtig waren ihm die jährlichen Gedenkfeiern zur Befreiung des Lagers Dachau oder zum Kriegsende, die meist in voller Länge übertragen wurden, oder die ersten Gottesdienste der jüdischen Gemeinde Münchens. Hier sorgte er für die Technik. Die unterschiedlichen Beiträge fanden gleichermaßen Anklang, denn die Zuhörer hungerten nach Informationen, Erbaulichem und Unterhaltung. Und darin war der Rundfunk als Medium noch konkurrenzlos. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich Fritz Benschers Kabarettsendungen wie Windstärke 13. Dort spottete er beispielsweise darüber, wie die deutsche Nachkriegsgesellschaft mit den Relikten der braunen Vergangenheit umging. Das ist eigentlich ein Übergangsmantel gewesen. Meine Frau sagt, es ist zu kalt, wenn ein frischer Wind weht. Und nun hat sie mir, wir haben ja eine Fahne gehabt, hat ja jeder gehabt, wegen der Nachbarn. Und nun hat sie mir die Fahne hat sie mir also da reingenäht. Da herum, hat sie mir so reingenäht. Und meine Frau ist nachdenklich, hat sie mir gesagt, wenn ich mal ablege, nicht den Mantel, ich freue mich ja, dass ich ihn habe, aber wenn ich ihn mal so ausziehe bei fremden Leuten, könnte ich Schwierigkeiten bekommen. Und deshalb hat sie das in der Mitte, also das Zeichen, diesen Haken, das hat sie rausgeschnitten, nicht? Und nun kriege ich da immer so eine frische Luft da im Rücken. Und dadurch habe ich, ich meine, der Mann, der hat nur alles überstanden, nicht? Die ganzen politischen Wirrnisse und dann auch die Witterung. Und alles das, das ging ja auch alles so schnell. Meine Frau hatte immer einen Koffer bereitgestellt mit Häkelsachen und so weiter. Wenn mal Alarm kommt, dass man das Wichtigste hat. Und dann war es mal so weit und dann hat meine Frau den verloren, den Kopf. Und dann hat sie noch schnell den Käfig gegriffen mit dem Wellensittich. Und ich noch die Kuckucksuhr, wir waren ja immer so tierlieb. Und dann haben wir noch den Volksempfänger habe ich mir noch unter den Arm geklemmt. Da bin ich heute noch froh drüber. Das ist schön, dass wir die haben. Da hören wir so die Sendung von Radio München. Und die Sprecher, ein Sprecher war da, den konnte ich neulich gar nicht verstehen. Das muss ein Bayer gewesen sein. Und es sollen früher viele Bayern in München gewesen sein. Und dann hat der Oberbürgermeister auch, also der hat dann eine Ansprache gehalten und hat gesagt, Rama, Dama, dann hat er gesagt, München wird wieder eine blühende Stadt werden. Naja, gibt ja noch den englischen Garten, nicht? Und der alte Peter, der steht auch noch. Und im Funkhaus, da ist ja nur noch eine Etage, aber da steht noch ein Mikrofon. Wenn nur der Föhn nicht wäre, nicht? Und die Preisen, nicht? Und dann der eklige Wind. Jetzt zieht es wieder durch meine Hoheitszeichen. Jetzt muss ich. Zu den Anliegen der Rundfunkmacher gehörte auch die Entnazifizierung. In der US-Zone waren 1440 Personen aus dem Medienbetrieb in weißen, grauen und schwarzen Listen erfasst. 600 davon sollten keine oder wenigstens keine verantwortungsvollen Posten erhalten. Benscher und seine Kollegen trugen das ihre bei, diese Vorgaben zu erfüllen. Sorgsam wählten sie Sprecher und Mitarbeiter aus, warnten die US-Besatzungsmacht vor Künstlern, die sich den Machthabern in der NS-Zeit angebiedert hatten, oder nahmen öffentlich Stellung gegen sie. Fritz Benscher folgte auch der Bitte des Sonderministers für politische Befreiung, Heinrich Schmidt, als Gutachter für die Spruchkammern für Bühne, Funk und Film tätig zu werden. Doch Erfolge waren ihm, wie seinen Kollegen, nur kurzzeitig beschieden. In seinen Sendungen, ganz gleich welchen Inhalts, nahm Fritz Benscher kein Blatt vor den Mund. Seine Markenzeichen waren Hamburger, Jude, KZler, Linker. Als solcher politisierte er, nahm die bayerischen Verhältnisse mit ironisch zugespitzter Sicht des Außenstehenden aufs Korn, stellte die Adenauer Republik mit scharfem politischem Witz bloß und lief Sturm gegen die Bemühungen, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Schon nach einem Jahr erhielt er die Kündigung als Oberspielleiter wegen Kompetenzüberschreitung, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Dies war 1946 eine der letzten Amtshandlungen des amerikanischen Chefs des Senders Radio Munich, der den Sender verließ. Zu Jahresbeginn 1947 folgte die übrige amerikanische Führungsgruppe. Die Kontrolloffiziere protestierten damit gegen die zu frühe Übergabe des Radios an deutsches Personal. Sie fürchteten, dass damit aufflackernde, restaurative Tendenzen bei ihrer Hörerschaft begünstigt würden und das politische Ziel der Umerziehung aus den Augen geriete. Trotz seiner Entlassung blieb Fritz Bentscher aber ein vielbeschäftigter freier Mitarbeiter des Senders und erhielt ein Redeverbot nach dem nächsten. Der demoskopisch festgestellte Erfolg seiner Sendungen, wie die waschkörbeweise eintreffenden Protestbriefe seiner Zuhörer, retteten ihn immer wieder. 1950, 5 Jahre nach Kriegsende, hatten die Kontrolloffiziere und viele deutsche Kollegen den Sender verlassen. Dieser war 1949 in deutsche Hände übergegangen und die Landespolitiker versuchten nun Einfluss auf das Programm zu nehmen. Themen zum Dritten Reich sollten weitgehend vermieden werden. Bentscher mit seinem hamburgischen Dialekt und seinen politischen Positionen galt ihnen als unbayerisch. Sie rügten, dass er Jugendliche zur Kriegsdienstverweigerung aufrief und 1950 den kommunistisch initiierten Stockholmer Appell zur Ächtung von Atomwaffen unterschrieben hatte, was ihm und seinem Kollegen Helmut M. Backhaus ein bundesweit beachtetes, monatelanges Redeverbot eintrug. Bentscher parierte: Ich bin für den Frieden, egal woher er kommt. 1952, als das Hörspiel Leute ohne Kleider entstand, lag er gerade im Rechtsstreit mit der Deutschen Soldatenzeitung wegen einer Sendung über die deutsche Marschmusik, die das rechtsradikale Blatt als Verunglimpfung deutscher Traditionen empfand. Er konterte mit einer Klage wegen Verleumdung seiner Person und gewann in allen Instanzen. Beim Sender und in der Öffentlichkeit war inzwischen das Bild des ideenreichen, rastlosen Redakteurs, Regisseurs und Sprechers, des angriffslustigen, provokanten Fritz Bentscher entstanden, der sich um Re-Education bemühte und sich, als diese angesichts des Kalten Krieges immer weiter in den Hintergrund rückte, gegen die Wiederbewaffnung und restaurative Tendenzen in der Bundesrepublik engagierte. Seine Frau erlebte zu Hause einen anderen Bentscher, einen, der schwer an den Folgen der KZ-Haft trug, an Schlaflosigkeit und heftigen Kopfschmerzen litt, der, um sein öffentliches Leben so führen zu können, eine Ehefrau benötigte, die ihre gesamte Zeit, Kraft und Energie seiner Person zukommen ließ. Nur so konnte er die schwierige Balance halten, bis 1957. In diesem Jahr versagte ihm die oberste gerichtliche Instanz der Bundesrepublik jeglichen Anspruch auf Wiedergutmachung für seine Verfolgung während der NS-Zeit, auch wegen eigener Versäumnisse bei der Antragstellung. Angesichts dieser Missachtung seines Leids erlitt er einen Herzinfarkt, von dem er sich nur mühsam erholte. 1960, 15 Jahre nach Kriegsende und in den frühen Tagen des Fernsehens in Deutschland, entstand ein Fernsehbeitrag von Hans Stein im Gespräch mit Fritz Bentscher. Man sieht die beiden Männer in Wintermänteln auf dem völlig leergefegten Gelände des ehemaligen Lagers Kaufering 3 stehen, wo Fritz Bentscher zuletzt Häftling gewesen war. Aus einer kleinen Tüte zieht Bentscher ein Stück Brot. Hans Stein, bitte. Das ist eigentlich sonderbar. Das ist sonderbar und schade. Das merke ich nun schon seit Jahren. Selbst wenn man sich ganz stark darauf konzentriert, die Köstlichkeit eines Stück Brots ist nicht mehr rekonstruierbar. Das, was ein Stück Brot damals wirklich war, also tatsächlich das Leben, das ist es nicht mehr. Wir können heute Mohnsemmeln kaufen und alles. Und ich esse es auch häufig mit Andacht und mit Suggestion, möchte ich sagen. Aber es gibt das nicht mehr her. Das ist schade. Wir sagen es auf einem Platz, von dem aus wir diese Bahnlinie sehen, die von Kaufering nach Landsberg führt. Und auf der damals, als ihnen dieses Brot eine solche Köstlichkeit bedeutete, auch Züge fuhren, genauso selten wie jetzt. Ja, ganz selten. Damals noch viel seltener und ich glaube, jetzt fahren auch häufiger, Personenzüge. Aber wenn damals ein Personenzug hier in den Bahnhof Kaufering fuhr, dann sahen wir, und das war sehr sonderbar, nie Erwachsene, die aus dem Abteilfenster mal hinausschauten. Wir sahen nur Kinder. Und ich glaube bestimmt, die Erwachsenen haben absichtlich nicht hierher geschaut. Aber die Kinder schauten heraus und grüßten und winkten. Wir sahen ja auch für Kinderaugen sehr lustig aus mit unseren gestreiften Anzügen, die wir trugen. Und wir winkten dann auch. Auf dem Platz ist jetzt nichts. Wiese mit einigen kahlen Stellen. Ja. Hinter uns, da drüben, die Leitungen, ja, werden damals genauso gewesen sein wie jetzt? Nein, die waren nicht so. Darf ich Sie unterbrechen, Hannestein? Hier war der Appellplatz. Hier standen wir von morgens um 4:30, 2 Stunden lang. Es regnete, es schneite, die Sonne glühte. Und wir standen stundenlang da, bis wir zum Arbeitskommando in den verschiedenen Arbeitsstätten hingeführt worden sind. Wir wurden ja abgezählt. Gezählt wurden wir wie Gold und behandelt wie Dreck, so ging damals der Spruch. Und wenn wir hier morgens früh standen und Schnee und wir hatten ja nur unser dünnes Zeugs an, dann war es ein Wunder, die Mediziner das noch gar nicht erklärt. Wenn ich heute an der Straßenbahn stehe und warte eine halbe Stunde auf die Straßenbahn und es regnet, komme ich nach Hause, bin erkältet. Wir standen mit unseren dünnen Lumpen unterernährt, stundenlang auf diesem Platz. Und wir gingen zur Arbeit, ich habe noch nicht mal gemacht, gar nichts. Man war nicht erkältet und nichts. Vielleicht war es der Lebenswille, den man hatte, ich weiß es nicht. Das Brot war es vielleicht für manchen, der es einteilen konnte, der das Brot nicht aufgegessen hat. Das war unsagbar wichtig. Dort ungefähr war das Tor zum Rausmarschieren. Vom Appellplatz bis zum Tor, das war die Bewährungsprobe. Die Häftlinge, die Kraft noch hatten, dieses Brot nicht aufzuessen, sondern es sich einzuteilen, damit sie um 12 Uhr mittags bei der Arbeit sich noch einen Krumen in der Tasche aufbewahrt hatten, um sich noch etwas vorzugaukeln vom Essen. Die hatten noch eine Lebensaussicht. Aber die meisten, die bekamen das Brot und schlangen es herunter. Ich glaube noch nicht mal, dass sie es gekaut haben. Wo war die Baracke, in der sie die Milch bringen mussten für die SS-Leute? Ja, oh, das ist alles sehr schwer. Also die Baracke, die wir bewohnten, darf ich das beantworten? Die war in etwa dort. Das waren Erdbaracken. Die waren so halb in die Erde hin. Man musste 2 Stufen hinuntergehen und da lagen wir mit 200 Kameraden mit etwas Stroh. Das Stroh haben wir rausgeschmissen, weil es nur verwanzt war nach ganz kurzer Zeit schon und lagen also auf der nackten Erde. Dort hinten, wo der Kirchturm ist, den wir dort sehen, da war eine Molkerei. Da holte ich im Einzelkommando, bewacht von einem SS-Mann, holte ich dort Milch ab und brachte sie in einen großen Thermosbehälter zu einem Außenlager, wo wieder SS die Häftlinge bewachte. Und da erinnere ich noch eine kleine Angelegenheit. Ich ging mit diesem SS-Mann, das heißt, er ging mit mir zu diesem Kommando hin. Wir hatten damals diese Holzstiefel an, diese furchtbar schweren Dinger und nur Fetzen an den Beinen. Also die Füße waren hinten vollkommen aufgerissen und er trat hinten auf meine Absätze, damit ich schneller gehen sollte. Das tat ich dann auch, aber mittlerweile ergab sich ein Gespräch mit dem SS-Mann. Er fragte mich, oh, du bist ja Schauspieler, was machst du sonst immer und so weiter. Ich antwortete ihm und so ganz langsam erzählte er mir, denn ja, für ihn ist auch nicht einfach, hier die Häftlinge bewachen und das ist auch nicht schön. Und er erzählte von zu Hause, zeigte mir das Bild seiner Frau und seiner Kinder und bot mir dann Milch an. Er war ein richtig gütiger, netter Mann und zurück gingen wir ganz gemütlich des Wegs dahin. Ich mit meinem Thermos, wir kamen hier wieder ins Lager hinein. Ich habe mich richtig gefreut, wieder unter dieser Maske dieses bösen SS-Mannes einen Menschen gesehen zu haben. Ich war kaum drin, plötzlich hatte ich einen Tritt. Sie können sich vorstellen, wohin, entsetzlich. Ich flog gleich hin, ich war auch nicht mehr der Stärkste. Ich drehte mich um, war mein gütiger SS-Mann. Und ich sah in seinem Gesicht das Lager, der Führerbefehl, hatte ihn innerhalb des Lagers wieder zu fassen und er hat seine Pflicht ausgeführt und mir, vielleicht lebt er hier irgendwo in München neben mir, ist ein reizender, rührender Familienvater, ein gütiger Mensch, der jederzeit, wenn ich stolpern würde, mich aufheben würde. Wenn er nur nach 15 Jahren hierher käme und diesen Platz sehen könnte, vielleicht wäre seine Erinnerung so schwach, dass er gar nicht wüsste, was hier alles vorgegangen ist. Bei Ihnen ist das anders. Ja, das ist ganz anders. In 5000 Nächten, seitdem ich nun in einem richtigen Bett schlafe, ohne Angst, habe ich mir häufig vorgestellt, wie war es damals und ich habe nichts von all dem vergessen, das kann ich wohl sagen. Aber vielleicht denken Sie auch an jene, die hier geblieben sind. Oh ja, und wenn ich an die denke, dann habe ich ein bisschen Schamgefühl, muss ich sagen. Wir hatten einen Spruch, Und wir beteten, der liebe Gott soll uns nicht so viel schicken, wie ein Mensch ertragen kann. Und häufig habe ich ein bisschen Schamgefühl vor den Kameraden, die hier geblieben sind und verkamen und gestorben sind. Denn die Besten von uns sind ja gestorben. Nachdem er sich von seinem Herzinfarkt erholt hatte, fasste Fritz Bentscher Ende der 50er Jahre wieder Fuß beim Rundfunk. Er entwarf die erste deutsche Autofahrersendung »Nimm's Gas weg«, die später »Gute Fahrt« hieß, und konzipierte Sendereihen für etliche Länderanstalten, nun vornehmlich intelligente Plaudereien. Vor allem aber startete er eine letzte Karriere beim jungen Fernsehen. Mit dem Tic-Tac-Rate-Quiz eroberte er erst die bayerischen Zuschauer, später die der ARD. Andere Sendungen folgten wie Dieter Hildebrands Streichquartett, das das Publikum jahrelang an Silvester zu Lachstürmen hinriss. Die Lust an der Unterhaltung, die Fritz Bentscher schon in der Weimarer Zeit entwickelt hatte, war ihm geblieben. Die Lust an der Provokation kultivierte er auch als Quizmaster und Entertainer noch. Doch der politisch engagierte Bürger Bentscher wirkte mittlerweile verborgen im Privaten. Dort verfolgte er aufmerksam die Auschwitz-Prozesse, unterschrieb eine Sammelanzeige gegen den rechtsradikalen Druffel Verlag und begrüßte, im Gegensatz zu vielen anderen jüdischen Überlebenden, freudig die Aktionen der Studentenbewegung. Für den Funk und das Fernsehen arbeitete Bentscher noch rastloser als in der Zeit vor seinem Herzinfarkt, denn er wollte unbedingt den neuen Anforderungen eines Massenpublikums gerecht werden und fürchtete doch stets zu versagen. Angstinfarkt nannte ein Kollege seinen zweiten Herzinfarkt, dem er am 10. März 1970 im Alter von 65 Jahren erlag. Verena von Behr las einen Text von Beate Meyer über den Schauspieler, Reporter und Conferencier Fritz Bentscher. Das Buch Fritz Bentscher, ein Holocaust-Überlebender als Rundfunk- und Fernsehstar in der Bundesrepublik, erschien 2017 im Wallstein Verlag.